Zum Tag der Sonne fand vom 10. bis zum 12. April im Restaurant Chongryu in Pyongyang die zweite Ausstellung der Skulpturen aus Zucker und Kekse statt. Mehr als 120 ausgewählte Techniker und Köche aus Dutzenden Lebensmittelfabriken und gastronomischen Einheiten boten über 2860 Skulpturen aus Zucker und mehr als 740 Skulpturen aus Keks an. Die Jury veröffentlichte die Bewertung und verlieh den ausgezeichneten Einheiten und Personen die Preisurkunde, Zertifikate und Medaillen.